Mascara. Wo ist mein Mascara? Mein Mascara. Nein, ich glaube laut. Mein Lippen. Make-up. Fashion. Und. Pausenwürfe. Und. Gesicht. Und. Mascara. Und. Fashion. Und. Pausenwürfe. Und. Gesicht. Und. Cleopatra. Wo ist mein Mascara?